so nehmet auch den schönsten Krug, den wir mit frischem Trunk gefüllt. Ich bring ihn zu und wünsche laut, die Zahl der Tropfen, die er hegt, sei euren Tagen zugelegt. Mit solch einem Wunsch, wie der alte Bauer ihn hier beim Osterspaziergang vor dem Tor dem Dr. Faustus zubringt, kann einer leicht 100 und mehr Jahre alt werden. Der Wunsch selbst ist noch viel älter. Er stammt aus altrömischer Zeit, vom Fest der Anna Perenna an den Iden des März. Am 1. März feierte man in Rom das Neujahrsfest des altrömischen Bauernjahrs. Und am 15. im römischen Kalender den Iden des März begrüßte man das junge Jahr ein zweites Mal mit einem frohen Picknick im Grünen. Das Fest galt einer uralten Göttin, deren Name Anna Perenna ein freundliches Geleit durchs Jahr und durch die Jahre verhieß. Der Dichter Ovid hat das fröhliche Treiben in lockerem Ton beschrieben. Das Volk zog ans Tiberufer im Norden der Stadt hinaus, da, wo heute der Corso zur Porta del Popolo führt. Man kampierte beieinander unter freiem Himmel auf der grünen Wiese und die steife römische Togga wurde für einmal zum Sonnensegel. Amor und Bacchus vertraten die vergessene Göttin des Tages. Jedermann hatte, als wäre es ein römischer Valentinstag, seine alte oder neue Liebschaft dabei und der Clou des Tages war das Trinken ad numerum, wie die Römer sagten, das Bechern nach der Zahl. Und hier ging es nicht bloß um Tropfen und Tage, hier trank man einander und nicht zuletzt sich selbst mit jedem Becher Wein ein extra Lebensjahr zu. Manch einer, spottet Ovid, habe sich da zum greisen Nestor gebechert, manch eine sich zur steinalten Sibylle geschlürft. Es war ein Fest der Jungverliebten und der jungverliebt gebliebenen Altverliebten. Das tapfere Trinken und laszive Scherzen, das Singen und Tanzen währte bis in die Dämmerung hinein. Einmal ist die Festesfreude schon am Mittag jäh in blankes Entsetzen umgeschlagen. Das war am 15. März 44 vor Christus, als Julius Caesar im Senat unter den Dolchstößen der 23 unter Brutus gegen ihn Verschworenen zusammenbrach. Ein Augenzeugenbericht schildert den Schrecken in der Stadt. Brutus hatte im Senat noch reden wollen, aber es war kein Halten mehr. Die Senatoren stürmten durch alle Türen nach draußen und ihre Flucht erfüllte die Stadt mit Panik und Furcht. Viele verriegelten ihre Häuser, die Wechsler ließen ihre Tische stehen. Viele liefen zum Ort des Attentats, um mit eigenen Augen zu sehen, was da geschehen war. Andere kamen von dort, ihnen war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Caesars nächste Freunde tauchten irgendwo unter. Brutus und die Mitverschworenen zogen so, wie sie waren, noch erhitzt von dem Mord, miteinander zum Kapitol hinauf und zeigten ihre blanken Dolche. An diesem 15. März 44 vor Christus, heute vor 2056 Jahren, war es auf den Tiberwiesen früh aus mit dem fröhlichen Flirten und Trinken, dem Becherzählen und dem Jahrezählen. Der Tag markierte das Ende der altrömischen Republik und den Anfang eines neuen, blutigen Bürgerkriegs. An diesem Tag sind die Iden des März zum sprechenden Datum, dem einzigen sprechenden Datum der Antike geworden.